Erster ein Lied von den Söhnen Korachs für den Musikchef. Zweiter alle Menschen auf der Welt sollen jetzt gut zuhören. Dritter das gilt für alle. Es gilt für Reiche und Arme. Vierter ich sage kluge Worte. Ich habe viel nachgedacht. Fünfter ich höre auf ein Lied. Ich spiele Musik dazu. Sechster warum habe ich Angst? Böse Menschen wollen mir schaden. Siebter diese Menschen haben viel Geld. Sie sind sehr stolz. Achter niemand kann einen Freund vom Tod freikaufen. Neunter das Leben ist zu teuer. Man kann es nicht bezahlen. Zehnter niemand kann für immer leben. Jeder muss einmal sterben. Elfter kluge Menschen sterben. Dumme Menschen sterben auch. Zwölfter das Grab ist ihr Haus. Ihr Land hilft nicht. Dreizehnter reiche Menschen bleiben nicht. Sie sterben wie die Tiere. Vierzehnter so geht es stolzen Menschen. Andere Leute glauben ihnen. Fünfzehnter sie sterben wie Schafe. Der Tod ist ihr Hirte. Sechzehnter aber Gott rettet mein Leben. Er nimmt mich auf. Siebzehnter hab keine Angst vor reichen Leuten. Sie haben viel. Achtzehnter beim Sterben nehmen sie nichts mit. Das Geld bleibt. Neunzehnter im Leben sagen alle, du bist sehr gut. Zwanzigster er geht zu seinen Vätern. Dort ist kein Licht. 21. Ein reicher Mensch ohne Verstand stirbt wie ein Tier.